Afrika. Heiß von hunderttausend kleinen Bienelein wird umschwärmt Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, zarte Luft entströmt im Blütenkleid. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Das heißt Erika.